Genau den, den man braucht, den findet man. Ich suche einen ganz wichtigen Stein. Immer wenn ich geradeaus gucke, geradeaus gucke, bis runter. Hier war's.